Warum Gold? Um zu verstehen, wie rohstoffbasiertes Geld entsteht, wenden wir uns im Detail erneut der Falle des weichen Geldes zu, die wir vorab in Kapitel 1 vorgestellt haben, und unterscheiden zunächst zwischen der Marktnachfrage nach einem Gut, Nachfrage das Gut, um seiner selbst willen zu konsumieren oder zu halten, und seiner monetären Nachfrage, Nachfrage nach einem Gut als Tauschmittel und Wertspeicher. Jedes Mal, wenn man ein Gut als Wertspeicher wählt, erhöht man dadurch über die normale Marktnachfrage hinaus effektiv die Nachfrage nach diesem, was seinen Preis steigen lässt. Beispielsweise beträgt die Marktnachfrage nach Kupfer in den unterschiedlichen industriellen Anwendungen rund 20 Millionen Tonnen pro Jahr zu einem Preis von rund $5,000 pro Tonne und einem Gesamtmarktvolumen von rund 100 Milliarden Dollar. Stellen Sie sich einen Milliardär vor, der sich dafür entscheidet, 10 Milliarden Dollar seines Vermögens in Form von Kupfer aufzubewahren. Wenn seine Händler versuchen würden, 10% der jährlichen globalen Kupferproduktion aufzukaufen, würden sie dadurch gleichzeitig den Kupferpreis erhöhen. Das klingt zunächst so, als ob die Finanzstrategie des Milliardärs aufgehen würde. Der Rohstoff, den er zu kaufen plant, würde bereits aufgewertet, bevor er überhaupt seinen Kauf abgeschlossen hat. Sicherlich, so seine Begründung, würde dies dazu führen, dass noch mehr Leute Kupfer als Wertspeicher kaufen, was den Preis noch weiter in die Höhe treiben würde. Aber selbst wenn sich ihm mehr Menschen anschließen würden, um Kupfer zu monetarisieren, befindet sich unser hypothetischer, von Kupfer besessener Milliardär in Schwierigkeiten. Der steigende Preis macht Kupfer zu einem lukrativen Geschäft für Anbieter und zu einem wichtigen Gut auf der ganzen Welt. Die Menge an Kupfer, die unterirdisch lagert, kann jedoch von uns nicht ansatzweise gemessen oder gar abgebaut werden. Praktisch besteht demnach die einzige verbindliche Einschränkung, wie viel Kupfer produziert werden kann, darin, wie viel Arbeit und Kapital für die Schürfarbeit aufgewendet wird. Mehr Kupfer kann immer zu einem höheren Preis hergestellt werden, und der Preis und die Menge werden weiter steigen, bis sie die Nachfrage der monetären Investoren befriedigen. Nehmen wir an, das geschieht bei 10 Millionen zusätzlichen Tonnen und $10,000 pro Tonne. Irgendwann lässt die monetäre Nachfrage nach und einige Kupferbesitzer werden anfangen, einen Teil ihrer Lagerbestände für den Kauf anderer Güter abzustoßen, denn das war ja schließlich der Sinn des Kupferaufkaufs. Nachdem die monetäre Nachfrage nachlässt, bei ansonsten gleichen Bedingungen, kehrt der Kupfermarkt zu seinen ursprünglichen Angebots- und Nachfragebedingungen zurück, wobei 20 Millionen Tonnen pro Jahr für jeweils $5,000 verkauft werden. Sollten die Besitzer allerdings beginnen, ihre angesammelten Kupferbestände zu verkaufen, wird der Preis deutlich unter dieses Preisniveau fallen. Der Milliardär wird dabei folglich Geld verlieren. Solange er den Preis in die Höhe trieb, kaufte er den größten Teil seines Bestandes für mehr als $5,000 pro Tonne, aber jetzt ist sein gesamter Bestand weniger als $5,000 pro Tonne wert. Die anderen, die sich ihm später anschlossen, kauften zu noch höheren Preisen und verlieren daher noch mehr Geld als der Milliardär. Dieses Modell gilt für alle Verbrauchsgüter wie Kupfer, Zink, Nickel, Messing oder Öl, die in erster Linie verbraucht und vernichtet, nicht gelagert werden. Die globalen Lagerbestände dieser Rohstoffe entsprechen zu einem beliebigen Zeitpunkt in etwa der Größenordnung der aktuellen Jahresproduktion. Es wird kontinuierlich ein neues Angebot generiert, um konsumiert zu werden. Sollten die Sparer beschließen, ihr Vermögen in Form einer dieser Rohstoffe zu sichern, wird ihr Vermögen nur ausreichen, um einen Bruchteil des globalen Angebots aufzukaufen, und das gesamte Anlagevolumen wird aufgebraucht sein, bevor der Preis steigt, da sie im Wettbewerb mit den Rohstoffverbrauchern stehen, die die Rohstoffe produktiv in der Industrie nutzen. Wenn die Einnahmen der Güterproduzenten steigen, können sie anschließend in die Steigerung ihrer Produktion investieren, was den Preis wieder nach unten drücken und die Sparer ihres Vermögens berauben wird. Der Nettoeffekt dieses ganzen Kreislaufs ist die Übertragung des Vermögens der fehlgeleiteten Sparer auf die Produzenten der von ihnen erworbenen Güter. Dies ist ein typisches Beispiel für eine Marktblase. Die gestiegene Nachfrage führt zu einem starken Preisanstieg, der die Nachfrage weiter antreibt, die Preise weiter erhöht, Anreize für eine höhere Produktion und ein höheres Angebot schafft, was zwangsläufig die Preise senkt und alle bestraft, die zu einem Preis gekauft haben, der über dem üblichen Marktpreis liegt. Es werden alle geschröpft, die in die Blase investieren, während die Hersteller des Rohstoffs profitieren. Für Kupfer und fast alle anderen Rohstoffe der Welt gilt diese Dynamik größtenteils seit Beginn der historischen Aufzeichnungen. Diejenigen, die diese Rohstoffe als Geld wählen, werden nachhaltig bestraft, da ihr Vermögen abgewertet wird und dies langfristig zu einer Verarmung führt und der Rohstoff in seine natürliche Rolle als Marktgut zurückgeführt und nicht mehr als Tauschmittel verwendet wird. Damit ein Gut als sicherer Wertspeicher funktioniert, muss es diese Falle überwinden. Es muss wertvoller werden, wenn die Nachfrage nach dem Wertspeicher steigt. Aber um einen Wertverlust zu verhindern, müssen seine Produzenten daran gehindert werden, das Angebot signifikant aufzublähen. Ein solcher Vermögenswert wird diejenigen belohnen, die ihn als ihren Wertspeicher wählen und langfristig ihr Vermögen erhöhen, da er zum primären Wertspeicher wird. Diejenigen, die sich für andere Rohstoffe entscheiden, müssen entweder ihre Wahl korrigieren, indem sie die erfolgreicheren Marktteilnehmer kopieren, oder sie werden ganz einfach ihr Vermögen verlieren. Im Laufe der Menschheitsgeschichte war der klare Gewinner dieses Rennens Gold, das seine monetäre Rolle aufgrund zweier einzigartiger physikalischer Eigenschaften beibehält, die es von anderen Rohstoffen unterscheiden. Erstens ist Gold chemisch so stabil, dass es praktisch nicht zu zerstören ist. Und zweitens ist es unmöglich, Gold aus anderen Materialien zu synthetisieren, ungeachtet der Behauptungen der Alchemisten, und kann nur aus unveredelten Erz gewonnen werden, das auf unserem Planeten äußerst selten ist. Die chemische Stabilität von Gold impliziert, dass sich praktisch das gesamte jemals von Menschen geförderte Gold immer noch, mehr oder weniger, im Besitz von Menschen auf der ganzen Welt befindet. Die Menschheit hat einen ständig wachsenden Goldschatz in Form von Schmuck, Münzen und Barren angesammelt, der nie konsumiert wird und niemals rostet oder zerfällt. Da es unmöglich ist, Gold aus anderen Chemikalien zu synthetisieren, besteht die einzige Möglichkeit, das Goldangebot zu erhöhen, darin, noch mehr Gold aus der Erde zu gewinnen. Ein teurer, giftiger und unsicherer Prozess, mit dem der Mensch seit Jahrtausenden beschäftigt ist und bei dem die Erträge immer geringer ausfallen. All das bedeutet, dass der bestehende Goldvorrat, der von Menschen auf der ganzen Welt gehalten wird, das Ergebnis von Tausenden von Jahren Goldproduktion ist und um ein Vielfaches größer ist als die aktuelle Jahresproduktion. In den letzten 7 Jahrzehnten lag diese Wachstumsrate gemäß relativ zuverlässiger Statistiken immer bei etwa 1,5% und nie über 2%. Um den Unterschied zwischen Gold und anderen Verbrauchsgütern zu verstehen, braucht man sich nur die Auswirkungen einer stark gestiegenen Nachfrage nach Gold als Wertspeicher vorzustellen, die den Preis in die Höhe treibt und eine Verdopplung der jährlichen Produktionsmenge zur Folge hat. Bei jedem anderen Verbrauchsgut würde diese Produktionsverdopplung alle vorhandenen Lagerbestände unbedeutend klein werden lassen, was den Preis zum Einsturz bringen und einen Schaden für die Eigentümer darstellen würde. Bei Gold jedoch wäre ein Preisanstieg, der zu einer Verdopplung der Jahresproduktion führt, unbedeutend und würde die Lagerbestände lediglich um 3% statt um 1,5% erhöhen. Wenn das neue erhöhte Produktionstempo beibehalten wird, wachsen die Lagerbestände schneller, so dass neue Steigerungen weniger bedeutend sind. Für Goldsucher ist es nach wie vor praktisch unmöglich, so große Goldmengen zu fördern, dass dadurch der Goldpreis deutlich verfallen würde. Nur Silber ähnelt in dieser Hinsicht dem Gold mit einer historischen jährlichen Angebotswachstumsrate von etwa 5-10%, die derzeit auf etwa 20% angestiegen ist. Die Angebotswachstumsrate ist aus zwei Gründen höher als bei Gold. Erstens korrodiert Silber und kann in industriellen Prozessen verbraucht werden, was bedeutet, dass die vorhandenen Lagerbestände im Verhältnis zur Jahresproduktion nicht so groß sind wie die Lagerbestände von Gold im Verhältnis zur Jahresproduktion. Zweitens kommt Silber in der Erdkruste häufiger vor als Gold und lässt sich leichter veredeln. Aufgrund des zweithöchsten Stock-to-Flow-Verhältnisses und des niedrigeren Wertes pro Gewichtseinheit im Vergleich zu Gold diente Silber jahrtausende lang als Hauptgeld für kleinere Transaktionen und ergänzte Gold, dessen hoher Wert eine Aufteilung in kleinere Einheiten erforderte, was nicht sehr praktisch war. Die Einführung des internationalen Goldstandards ermöglichte Zahlungen in jeder Größenordnung mit Papier, das mit Gold besichert war, wie später in diesem Kapitel näher erläutert wird, wodurch die monetäre Rolle von Silber überflüssig wurde. Da Silber für kleinere Transaktionen nicht mehr benötigt wurde, verlor es bald seine monetäre Rolle und wurde zu einem Industriemetall, das im Vergleich zu Gold an Wert verlor. Silber mag zwar im Bereich des Sports seine Bedeutung als Symbol für den zweiten Platz beibehalten haben, da jedoch die Technologie des 19. Jahrhunderts Zahlungen ermöglichte, ohne die Währungseinheit selbst bewegen zu müssen, bedeutete der zweite Platz im monetären Wettbewerb eine komplette Niederlage. Dies erklärt, warum die Silberblase schon einmal geplatzt ist und sie wieder platzen wird, wenn sie jemals wieder entstehen sollte. Sobald bedeutende Geldinvestitionen in Silber fließen, ist es für die Produzenten nicht allzu schwierig, das Angebot deutlich zu erhöhen und den Preis nach unten zu drücken, wodurch der Vermögenswert der Sparer vernichtet wird. Das bekannteste Beispiel für die Falle des weichen Geldes ist unter allen Rohstoffen ausgerechnet in Bezug auf Silber bekannt. In den späten 1970er Jahren beschlossen die sehr wohlhabenden Gebrüder Hunt, die Remonetarisierung von Silber durchzusetzen und begannen, enorme Mengen an Silber aufzukaufen, was den Preis in die Höhe trieb. Sie begründeten das damit, dass mit steigendem Preis mehr Marktteilnehmer kaufen würden, wodurch der Preis noch weiter steigen würde, bis sich schließlich alle nur noch in Silber ausbezahlen lassen würden. Doch egal, wie viel die Gebrüder Hunt kauften, ihr Vermögen war unbedeutend im Vergleich zu dem Volumen, das die Schürfer und Silberbesitzer weiterhin in großen Mengen auf dem Markt verkaufen konnten. Der Preis von Silber stürzte schließlich ab und die Gebrüder Hunt verloren über 1 Milliarde Dollar, wahrscheinlich der höchste Preis, der jemals gezahlt wurde, um die Logik des Stock-to-Flow-Verhältnisses zu lernen und zu erfahren, warum nicht alles, was glänzt, Gold ist. Der Hauptgrund dafür, dass Gold seine monetäre Rolle im Laufe der Menschheitsgeschichte beibehalten hat, ist seine konstant niedrige Angebotsrate. Diese Besonderheit spielt auch heute noch eine Rolle, da die Zentralbanken weiterhin bedeutende Mengen an Gold halten, um ihre Papierwährungen zu schützen. Die offiziellen Zentralbankreserven liegen bei rund 33.000 Tonnen, was einem Sechstel des gesamten gewonnenen Goldes entspricht. Das hohe Stock-to-Flow-Verhältnis von Gold macht es zum Rohstoff mit der niedrigsten Preiselastizität des Angebots, definiert als der prozentuale Anstieg der geförderten Menge gegenüber dem prozentualen Preisanstieg. Da das bestehende Angebot des gesamten von den Menschen gehaltenen Goldes das Ergebnis aus Tausenden von Produktionsjahren ist, kann zwar ein Preisanstieg von x Prozent zu einer Zunahme der Minenproduktion führen, jedoch wird diese Zunahme im Vergleich zu den vorhandenen Lagerbeständen unbedeutend sein. So verzeichnete das Jahr 2006 einen Anstieg des Spotpreises für Gold um 36%. Bei allen anderen Rohstoffen würde dies voraussichtlich die Fördermenge deutlich erhöhen, um schließlich die Märkte zu überschwemmen und den Preis zu senken. Stattdessen lag die Jahresproduktion 2006 bei 2370 Tonnen, 100 Tonnen weniger als 2005, und sie sollte 2007 um weitere 10 Tonnen sinken. Während im Jahr 2005 die neue Fördermenge 1,67% der vorhandenen Lagerbestände betrug, waren es im Jahr 2006 1,58% und im Jahr 2007 1,54% der bestehenden Lagerbestände. Selbst ein Preisanstieg von 35% führt nicht zu einem spürbaren Anstieg des Angebots an neuem Gold auf dem Markt. Nach Angaben des US Geological Survey lag der größte jährliche Produktionsanstieg im Jahr 1923 bei rund 15%, was zu einem Anstieg der Lagerbestände um lediglich 1,5% führte. Selbst bei einer Verdopplung der Produktion würde der Anstieg der Lagerbestände wahrscheinlich nur etwa 3-4% betragen. Der höchste jährliche Anstieg der weltweiten Lagerbestände erfolgte 1940, als die Lagerbestände um rund 2,6% anstiegen. Nicht ein einziges Mal hat das jährliche Lagerwachstum diesen Prozentsatz überschritten und nicht ein einziges Mal seit 1942 hat es 2% überschritten. Als die Metallproduktion zunahm, begannen alte Zivilisationen in China, Indien und Ägypten, Kupfer und später Silber als Geld zu verwenden, da diese beiden Metalle damals relativ schwer herzustellen waren und eine gute ortsunabhängige Verkäuflichkeit über einen langen Zeitraum ermöglichten. Gold wurde in diesen Zivilisationen sehr geschätzt, aber aufgrund seiner Seltenheit war seine Handelbarkeit für Transaktionen begrenzt. In Griechenland, dem Geburtsort der modernen Zivilisation, wurden unter König Krösus erstmals herkömmliche Münzen für den Handel geprägt. Dies belebte den damaligen Welthandel, da sich die Verwendung von Münzen aufgrund der globalen Attraktivität von Gold zunehmend ausbreitete. Seitdem ist der Lauf der Menschheitsgeschichte eng mit der Stabilität des Geldes verknüpft. An Orten und in Zeiten, in denen hartes Geld als Zahlungsmittel verwendet wurde, führte es dazu, dass die Zivilisation aufblühte, während weiches Geld häufig mit zivilisatorischem Niedergang und gesellschaftlichem Zusammenbruch einherging.